Elftes Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in Italien. Die revolutionären Unternehmungen, welche seit 1821 in Italien stattfanden, waren das Werk der Freimaurer, sagt Bruder Ciosone in einem Vortrage, den er 1907 in der Pariser Loge Solidarité hielt. Wenn dies auch richtig ist, so ist damit noch keineswegs gesagt, dass sie vor 1821 an staatsfeindlichen Umtrieben nicht teilgenommen haben. Da sie aber dabei stets den Kürzeren zogen, kann diese Zeit wohl übergangen werden. Das Bild änderte sich mit einem Schlage, als sich Mazzini zum Führer der Freiheitsbewegung aufschwang. Dieser Mann, 1805 in Genua geboren, kann mit Recht das Haupt und die Seele aller Revolutionen in Europa seit 1821 genannt werden. Schon in jungen Jahren beschäftigte er sich mit Politik und revolutionären Ideen. 1827 trat er der Carbonari-Verbindung bei und gründete als ihr Agent eine Venta in Livorno. Er wurde verhaftet und angeklagt, jedoch mangels Beweisen freigesprochen. Darauf ging er ins Ausland. 1831 rief er die Verbindung Jung Italien, Giovine Italia, ins Leben, deren Mitglieder schwören mussten, sich der Aufgabe zu widmen, Italien zu einer einheitlichen, freien, republikanischen Nation zusammenzufügen. Dieser Geheimbund erstreckte sich bald über ganz Italien. Seine Mitglieder waren zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet, mit Waffen ausgerüstet und in ihren Mitteln nicht sonderlich wählerisch. 1834 schuf Mazzini mit gleichgesinnten Deutschen, Polen und Italienern die Verbindung Jung Europa, welche zunächst die nationalen Verbände Jung Deutschland, Jung Polen und Jung Italien umfasste. Mazzinis Hauptziele waren die Vernichtung Österreichs, die Einigung Italiens, die Beseitigung der päpstlichen Macht und die Einführung von Republiken auf der ganzen Erde. Er stand mit den Revolutionsmännern der ganzen Welt in Verbindung, so mit Kossuth, dem polnischen Revolutionär Stanislaus Forzel, dem russischen Juden Alexander Herzen, die sämtlich Freimaurer waren. Europa sollte völlig umgestaltet werden. Nicht ohne Grund sagt daher noch 22 Jahre nach seinem Tode die Rivista della Massoniera Italiana von ihm und seinen Anhängern: Mazzini, Garibaldi und Kossuth werden im Glanze eines Ruhmes, der nicht übertroffen werden kann, die gekrönten Häupter ablassen lassen. Unermüdlich hetzte er gegen Österreich und drängte zum Kriege hin. Seine Bestrebungen fanden in England volles Verständnis und finanzielle Unterstützung. Mazzini war allerdings auch für den Weltfrieden, jedoch sprach er die Überzeugung aus, dass dieser nicht ohne Revolution und Krieg erreichbar sein würde. Die kriegerischen Aktionen Garibaldis unterstützte und förderte er nach Kräften, so seinen Zug nach Neapel und den daneben geratenen Zug nach Rom. Giuseppe Garibaldi war bestimmt Freimaurer, er wurde in späteren Jahren sogar zum Großmeister auf Lebenszeit ernannt. War nun aber auch Mazzini Freimaurer? Er hat sich allerdings gelegentlich in seinen Werken scharf über den hohlen Symbolismus der Freimaurerei geäußert, der nicht selten in unwürdige Possen ausarte. Ebenso tadelte er an ihr, dass sie kein einheitliches politisches Programm habe und einem verschwommenen Weltbürgertum huldige. Dessen ungeachtet kann es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, dass Mazzini ebenso wie Garibaldi Freimaurer war, wenn er sich auch bei seinen politischen Unternehmungen in erster Linie auf die von ihm selbst gegründeten Geheimbünde und auf die Carbonari-Verbindung stützte. Die Carbonaria, gleich Köhlerei, umfasste vier Grade. Zweck der Carbonari-Logen war schon 1847 bis 1849 die Weltrevolution. Ihr diente besonders der Carbonarische Totenbund. Dem Carbonaro bedeuteten die bekannten vier Buchstaben JNRI, Justus Necare Reges Italiane, nicht nur erst recht und billig die italischen Könige umzubringen. Nach dem deutschen Bruder Dr. Leopold Wolfgang besaß Mazzini das Patent des 33. Grades des schottischen Ritus, der unsichtbare Tempel, 1916, Seite 308. Mit den namhaftesten Führern der Freimaurerei stand er übrigens zeitlebens in engsten Beziehungen, so mit Aurelio Saffi, dem Herausgeber seiner späteren Werke, und mit dem Juden Adriano Lemmi, dem späteren verdienstvollen Erneuerer der italischen Freimaurerei, der sie ganz im Sinne Mazzinis umgestaltete. Früher schon, Ende der 60er Jahre, hatte sich die süditalische Freimaurer-Großloge in Palermo den Wünschen Mazzinis vollständig angepasst, was natürlich voraussetzt, dass Mazzini selbst Logenbruder gewesen sein muss. Mazzini und mit ihm Garibaldi werden auch in den freimaurerischen Blättern außerordentlich geschätzt und über alle Maßen gelobt. Das amtliche Logenorgan nennt sie geradezu die größten Sterne der italischen Freimaurerei. Die Heroen des Jahrhunderts und die Vorbilder des Freimaurers. Wenn sich Mazzini bei seinen politischen Bestrebungen weniger auf die Freimaurerei gestützt hat, so ist dies darauf zurückzuführen, dass die Logen damals unter sich uneins waren, einer zielbewussten Leitung entbehrten und zahlreiche minderwertige Mitglieder besaßen. Nach Mazzinis Tode übernahmen jedoch seine besten und getreuesten Schüler die Führung. Damals wurde der erste Ordensrat der italischen Maurer mit 33 Mitgliedern ernannt. Unter dem Großmeister Adriano Lemmi, Mazzinis persönlichem Freund, erfuhr die Freimaurerei Italiens 1887 ihre Festigung. Das Jahr 1872 hat die maurerische Einheit Italiens begründet, seitdem wird sie eingestandenermaßen ganz im mazzinistischen Sinne geleitet. Dafür gibt es keinen besseren, keinen schlagenderen Beweis als den Eintritt Italiens in den Weltkrieg, der ausschließlich der freimaurerischen Tätigkeit zuzuschreiben ist. Davon wird später noch ausführlich die Rede sein. Aber ganz abgesehen von diesem Weltereignis war die italische Freimaurerei nie anders als revolutionär. Die Freimaurerei war es, die von der italienischen Regierung verlangte, dass Rom besetzt und die weltliche Macht des Papstes beseitigt wurde. Das war 1870. Es handelt sich hier nur um eine geschichtliche Feststellung. Man mag sich sonst zu diesem Ereignis stellen, wie man will.